Siapa Gangster ist die Falsche und kein Kuss. Mit Patriot, komm, fein, wir gehen hell. Setz das Lied als Lösung, als Rettung unserer Welt. Ja, ich bin Andy, ich bin schon lang tot. Mein Kopf an das Wald, mehr Blut, hat der ist rot. Mein Leben war im Futsch, dass ich verreckt bin, ist egal. Doch das ist kein interessiert, schild in mir die große Qual. Ich werde mehr oder weniger für viele einerlei. Ein milder freien Fuß, besten Dank der Polizei. Wie lächerlich die Szene, als er mich zu Traben trug. Wie brutal der Moment, als meine Akte zuschlug. Dadurch, klar, keine Zeugen, wunderbar. Der Gangster, tot, der Mann schoss in seine Not. Dann streichten wir den Rest, was hinterhand so abbrot. Wie einfach für die Bullen, alles fein kategoriert. Den Krawatten hier das Recht, nur der Arzt hat er verliert. Als der Grün ist, das ist platt, doch bald verdirbt es laut. Ein Körper voller Leben, am Ende nur ein Häufchen. Auch ich trage die Schuld, hätte es früher nur erkannt. Hätte ich mit Feuer nicht gespielt, wär ich nicht darin verbrannt. Ja, Andy, mein Name, A-N-D-I. Geboren als Mensch, verreckter als Vieh. Durch eine Knarre, die im Fernsehen so gepriesen. Mich freut, wenn sich die Helden des Spielfilms schießen. Kein Film, gut, was, kann an Szene gedreht. Der dumpfe Knall, der heiße Schmerz als Realität. Ein Körper auf Asphalt, was eins die Heimat war. Die Gage gestrichen und ich werde auch ein Star. Mein Arsch dann und geht Hölle rein und für euch die mehr zu Last. Die Kugel für jeden, der hier steht, erspart im Stadt den Knast. Mein Leben ohne Sinn, doch mein Tod ist entstanden. Denn auf zur Rüge verloren und vergessen, wie es im Lande. Wer mit dem letzten Leben wird euch dessen klingen sterben. Mit eurem Land des Leben müsst ihr mein Ende erben. Es kommt der Tag, das kann ich euch versprechen. Wo gemeinsam die Verstoßenen ihre Toten rächen. Lass sich in die Zellen, dann stürzen wir euren Thron. Ein Aufstand der Bänder, nennt euch Ghetto-Revolution. Es kommt der Tag, das weiß ich bestimmt. Wo Krawatten verlieren und der Abschaum, der gewinnt. Ja, der Abschaum, der gewinnt. Ja, der Abschaum, der gewinnt.